2.1 Dialog 1 Entschuldigung, wo geht's hier zur Friedrichstraße? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ziemlich weit. Nehmen Sie den Bus. Dialog 2 Entschuldigung, wir wollen zur Friedrichstraße. Können Sie uns helfen? Oh, keine Ahnung. Ich bin auch Tourist. Dialog 3 Entschuldigung, wo ist bitte die Friedrichstraße? Die Friedrichstraße? Das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus durch das Brandenburger Tor, unter den Linden entlang und dann die dritte Querstraße. Das ist die Friedrichstraße. Vielen Dank.